Die Aprilfesttage Koreas, und zwar der 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung, der 24. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea, der 5. Jahrestag der Wahl des Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates und der 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee wurden weltweit feierlich begangen. Nachdem das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung zuallererst in Syrien gebildet wurde, wurden weltweit mehr als 70 Vorbereitungskomitees organisiert, denen die prominenten Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise angehörten. Es gab die Veranstaltungen zur Niederlegung der Blumenkörbe an den Sonnenporträts von Präsidentin Kim Il-sung, zur Enthüllung der Gedenktafeln für Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, die gemeinsamen Festveranstaltungen, die Seminare, die Ausstellungen der Bücherfotos und Kunstgewerbe Koreas, die Ausstellungen der Kim Il-sungen und Kim Jong-ilien und die weiteren bunten politischen und kulturellen Veranstaltungen. Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidentin Kim Il-sung, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuze-Ideologie-Studiengruppe widmeten im gemeinsamen Namen dem Präsidenten Kim Il-sung ein Geschenk. Die Sozialistische Politische Aktionspartei Perus kürte die hervorragenden Menschen von Baekdusan zu ihren Ehrenvorsitzenden und der Rat Bolívar vom Kreis Santiago Mariño im venezolanischen Bundesstaat Aragua und die Traditionsgesellschaft der Volksarmee Polens verliehen dem Genossen Kim Jong-un die Orden. Eine Klasse der sambischen Mittelschule der jungen Munali wurde die Kim Il-sung und Kim Jong-il-Klasse genannt. Und in Deutschland wurde die Sozialideologie-Studiengruppe Berlin gegründet. Die Lumumbaistische Einheitspartei der Demokratischen Republik Kongo hielt eine dringliche Sondersitzung ab und unterzeichnete die historische Pyongyanger Deklaration, das sozialistische Werk verteidigen und voranbringen. Der König und die Großkönigin des Königreichs Kambodscha schickten große Blumenkörbe in die Botschaft der TVRK und die Delegationen der Parteien und Organisationen vieler Länder und die internationalen Organisationen und die Persönlichkeiten verschiedener Kreise statteten den TVRK-Vertretungen in ihren Ländern Gratulationsbesuche ab.